Weil sich die Fragen stellen sich bei dir nicht. Genau, das sind, glaube ich, nicht so Kategorien, in denen, jetzt wenn ich sage, wenn ich selber schreibe, wo meine Figuren jetzt unterwegs wären, das ist ja doch hier ein sehr, auch ein thesenhaftes Stück. Okay. Und ich glaube, ich kann das, ich könnte das gar nicht. Gut, das stimmt, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ne? Das ganze Stück strahlt das ja aus, die Bildung des Menschen. Du musst dich ja irgendwie als Hörer, als Hörerin dazu verhalten. Das fordert dich ja quasi ständig dazu heraus. Ja, genau. Wirklich, es ist ja die Kombi durchaus spannend. Es ist doch wirklich ein sehr humanistisches Projekt, eigentlich, dieses Buch, dieses Stück. Und was aber so aus dem absoluten Knüller der damaligen Zeit entstanden ist, ist ja. Ja, also war ja, wie wenn man jetzt so ein Ding über Crans Montana schreiben würde und dann gerade noch einen Roman, den Hörspiel, dann noch die Menschheitsbildung daran zeigen wollen würde. So was, zumindest damals war es wirklich der Justizskandal, der da aufgearbeitet wird. Lass uns den mal noch ein bisschen parken, weil der bringt ja nachher wieder viel mehr Leben rein, als wir jetzt so im Hörspiel haben, wo wir eher so, es treten ja wenige Figuren auf und die verhandeln ja immer kleinen unterschiedlichen Stadien des Lebens, wo sie sind, aber unterschiedliche Fragen und Aspekte von Justiz und Gerechtigkeit. Mhm. Darf ich dir noch meine Beobachtung mitteilen? Mhm. Ist das nicht schön, die Mutter nach 18 Jahren des Leidens, des gefühlten Unrechts oder des Wahrhaftigen, wie man auch will, die endet damit, dass sie in den Garten geht und Blumen pflückt, während die Männer, der Junge wie der Alte, in Raserei, Tobsucht und Irrsinn verfallen. Was sagt uns das über die Welt? Weil ich fand es als Zeichnung, natürlich ist es so typisch, stereotypisch kannst du sagen, aber nein, es hat wirklich was auch mit dem Umgang, dem Aushalten von etwas zu tun. Ja, wahrscheinlich wäre es doch gut, wenn alle dreimal zusammengegangen wären, Blumen gepflückt hätten und jeder einen Blumenkranz gewunden hätte und währenddessen hätte man drüber sprechen können, aber erstmal wieder eine gemeinsame Aktivität. Ja, aber ich glaube, mit dem Andergast, mit dem würde ich auch nicht Blumen pflücken gehen. Andergast Senior. Ja. Ja. Ja, das ist wirklich nicht. Das fand ich auch so krass, dass er dann zu seinem Chef geht und quasi für ein Eingeständnis einer Schwäche belohnt wird. Das kam für mich auch so überraschend, dass er dann so befördert wird und aus der Schusslinie der Entscheidungsfindung genommen wird. Bleiben Sie mal hier, weiter Gehalt und wir ehren und schätzen Sie. Wegbefördert. Ja, genau. Ja. Ja, ist natürlich trotzdem bei allem nicht nur die Produktion von 1955, aber da geht es ja wirklich noch um eigentlich wilhelminisches Recht, muss man ja sagen. Also der erste Fall war ja sozusagen noch im Kaiserreich, im Deutschen Kaiserreich, dann verhandelt in der Weimarer Republik. Das sind noch andere Zeiten und andere Welten, die einem da präsentiert werden. Also weißt du, ich meine, man macht ja gerade mindestens drei Zeitsprünge eigentlich in dem Stück. Ja, obwohl sich die wilhelminische Zeit oder wirklich dieses Geschehen um 1900, wo der reale Fall spielt, finde ich null in dieser Geschichte niederschlägt. Das könnte für mich... Ich weiß auch nicht. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob es Zeit verschleiern sollte. Ich muss ehrlich sagen, dass der Name Etzel am wenigsten dabei hilft. Oder der klingt wie aus so einer altgermanischen Sage entlehnt. Ja, also die Namen sind natürlich ganz spannend. Etzel ist Attila, ne? Attila, der Hunkönig. Und das ist eben, Etzel heißt ja dann, das so war im Mittelalter der Name für Attila. Und eben bei der Nibelungensage gehen sie dann im zweiten Teil oder welcher auch immer, gehen sie dann in den Hof von Etzel, dem Hunnenkönig. Spannend, dass er gerade Etzel als Name und das ist kein geläufiger Name. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Oder auch Mauritius, beim heiligen Mauritius, der nochmal nachgeschaut, der wird in der Nähe von Martigny unter Wallis, französischer Teil von Wallis, verehrt. Der hat wohl eine römische Legion angeführt und hat dann den Befehl verweigert, Christen abzuschlachten. Und deswegen wurden er und seine Gefolgsleute die ganze Legion umgebracht. Saint-Maurice heißt es natürlich nicht Martigny, Saint-Maurice. Und wurde dann da zum Heiligen von Saint-Maurice. Andergast auch eine Bedeutung? Jetzt ist immer noch keine gefunden. Aber doch, aber es sind ja doch irgendwie besondere Namen, die man da bekommt. Aber jetzt steig doch ein. Erzähl doch vom Falle Hau, der als Vorlage gilt. Genau. Was mit dem auf sich hat. Also ich bin da jetzt ja wirklich kein Experte, muss ich dazu sagen. Es ist jetzt angehörtes Wissen, was ihr da bekommt. Karl Hau war interessanterweise selber Jurist in Deutschland. Und Amerika. Deutschland und Amerika, genau. Und er wurde 1907 in Karlsruhe wegen dem Mord an seiner Schwiegermutter verurteilt. Zuchthausstrafe. Er soll sie erschossen haben. Er soll sie erschossen haben, genau. Und es muss wohl damals wirklich ein unglaublich aufsehenerregender Prozess gewesen sein. Also da haben wirklich Tausende von Menschen vor dem Gericht gewartet, was man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Auch der Prozess selber muss wohl sehr spektakulär gewesen sein. Anscheinend hatte der Gerichtsmediziner oder der Staatsanwalt das Herz der ermordeten Mutter dann quasi in so einem Glas mitgebracht, wo man noch das Einschussloch sehen konnte. Genau. Hat jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel zur Beweisführung beigetragen. Man wusste ja, wenn man das Herz noch sieht, ja, sie war halt erschossen worden. Aber es hat es natürlich noch viel, viel spektakulärer gemacht. Ja, das heißt ja, dass das Herz im Beisein des Täters anfängt zu schlagen. Ja, sowas sagt man, genau. Das ist bei Poe. Ja, das hat's aber dann, ist doch großartig. Hat es aber nicht gemacht. Aber, Was? Das weißt du ja nicht. Es hat nicht geschlagen, aber. Aha, du weißt ja nicht, ob es. Aha, ja, genau. So, genau. Ja, und es war ein Indizienprozess. Also es gab keine ganz klaren Beweise. Hat dann später, der Mann war dann lange inhaftiert, wurde dann nach 17 Jahren freigelassen auf Bewährung. Und hat eine Bewährungsauflage bekommen. Jetzt, ich glaub, ja, sagt man wirklich auf Bewährung? Also, oder aber geht auch in Richtung Begnadigung, oder? Ja, genau, aber auf Bewährung. Aber wegen guter Führung, okay, das stimmt. Nee, ja. Auf Bewährung bedeutet einfach, du darfst dir danach nicht wieder was zur Schulde kommen lassen. So ist es eher gemeint, auf Bewährung. Ja, aber das klingt nach einem juristischen Urteil, was, dachte ich, damals noch gar nicht gab. Ah, so. Genau, aber er hat auf jeden Fall, das Bewährung ist insofern wichtig, weil also er auf eben Gnaden entlassen zu werden, ist noch was anderes, als wenn du das einklagen kannst oder wenn du einen Rechtsanspruch darauf hättest, auf Bewährung entlassen zu werden. Mhm. Also es ist eigentlich nur insofern wichtig, weil er eben die Auflage bekommen hat, bitte nichts über den Fall zu erzählen. Und was hat er gemacht? Er hat einfach zwei Bücher drüber geschrieben. Einen, wo er den ganzen Gerichtsfall erzählt, wie er fälschlicherweise verurteilt wurde, wie er behauptet. Und einen zweiten, wo er dann sagt, wie es im Gefängnis war. Und das waren totale Bestseller. Was natürlich dann prompt Ärger eingehandelt hat. Und er ist dann geflüchtet, weil er nicht wieder ins Gefängnis wollte. Genau. Und hat sich dann wahrscheinlich vor 100 Jahren selber vergiftet, umgebracht in Tivoli in Italien. Also man merkt es ja schon, es hat Elemente. Es wird eine ältere Frau erschossen. Jetzt im Hörspiel ist es die Ehefrau und nicht die Schwiegermutter. Es hat diesen der Hau eben so ein leichtlebiger oder nicht so einortbarer junger Mann. Ja, genau. Auch die Konstellation. Gar nicht die Zuschreibung will ich gar nicht machen, aber. Ja. Genau, und die Konstellation, dass er mit einer Frau verheiratet war, aber an die Schwester wahrscheinlich verliebt. Und wie die Schwester dann damit umgegangen ist, gab es eine Affäre, gab es keine Affäre, das war auch ein Thema. Genau, dann so der Verlauf der Haft und der Wiederfreilassung. Also es gibt die Parallelen zum Hörspiel, aber ich finde, es ist schon sehr losgelöst davon. Aber das sind vielleicht auch die Bearbeitungsschritte. Ich meine, vom Wassermann der Roman umfasst ja nun einige hundert Seiten. Und da ist das Hörspiel, hat sich ja daraus schon bedient und Wassermann hat sich beim Hau-Fall bedient. Aber ich glaube, der Kern, da könnte man noch drüber streiten, was eigentlich der Kern des Justizskandals damals ist und die Frage, was der Kern des Hörspiels ist. Das stimmt, ja. Also ich glaube, so zum Justizskandal, wir haben ja da beide recherchiert, was ich zum Beispiel so gehört habe, war, dass man halt eben damals, wie eigentlich noch heute in Amerika, wie man es aus den Filmen kennt, so eine Geschworenen-Jury hat, die schlussendlich über schuldig, nicht schuldig bestimmt hat. Und der Richter hat dann nur noch gesagt, das Maß der Strafe. Und da müssen wohl Leute drinnen gesessen haben, also die einfach nicht wahnsinnig viel Ahnung hatten. Vorsicht, Wolfram. So? Das spielt ja alles in Karlsruhe, Raum Baden-Baden und das Gericht nachher in Karlsruhe. Und es heißt, glaube ich, dass da einfach so Landsmänner, alemannische Landsmänner. Das Volk. Genau, die jetzt nicht unbedingt mit einem jungen Mann umgehen konnten, der zwischen Amerika und Baden-Baden hin. Na genau, aber das war dann eben schon zu viel und vielleicht hat die dann so ein Herz mit einem Loch drin noch besonders beeindruckt. Ja. So. Das ist so das eine, was gesagt wurde. Und dann war es, glaube ich, auch noch schwierig, dass zu der Zeit die Verteidigung noch nicht den vollumfänglichen Zugang zu Beweisen und Akten hatte, wie das die Staatsanwaltschaft hatte. Was natürlich eigentlich heutzutage undenkbar ist, dass du erst im Gerichtssaal mit etwas konfrontiert wirst und dich dann aus dem Stand als Verteidigung dazu verhalten musst. Das hat sich möglicherweise nach diesem Fall dann auch geändert. Der Fall war Anlass für Reformen im Justizwesen. Okay. Das ist nur doch auch im Haftwesen. Spannenderweise, ich habe mal noch drüber gelesen, so eine quasi Beurteilung tatsächlich vom eigentlichen Urteil aus heutiger Sicht. Mhm. Und es ist dann doch so, dass eigentlich all die Indizien, die da sind, schon dafür sprechen, dass Karl Hau der Mörder war. Aber Wolfram, das Herz hat nicht geschlagen. Ich sag's nochmal. Also er hat eben wirklich er muss sich wirklich mehrmals, hat er sich Karl Hau in verschiedenen Städten in Deutschland einen Bart anfertigen lassen und eine Perücke. Dann hat man unterwegs gesagt, das sieht so komisch aus. Dann hat er sich wieder einen neuen Bart anfertigen lassen, wirklich die komischen Reisen gemacht. Jawohl. Behauptet, er sei erst nicht dort gewesen, dann doch. Also spricht wirklich alles dafür, dass er der Täter war. Liebe Leute, wir machen wieder Team Wolfram, Team Susanne auf. Ich sage, er war es nicht. Und zwar sage ich das auch, nachdem ich das Feature gehört habe, dass du mir gegeben hast, wo dieser Fall nämlich wahnsinnig gut dokumentiert ist und wo man einfach das Plädoyer seines Anwalts, von Haus Anwalt, hören muss. Und wenn man das gehört hat, kann man ihn nicht mehr schuldig sprechen. Obwohl er keine Einsicht hat in die Akten. Also, das Feature heißt Zur Sache selbst will ich mich nicht äußern, von Eva Lauterbach, eine Produktion vom Südwestdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2007. Und das möchten wir euch jetzt gerne noch anhängen. Geht nochmal eine gute Stunde. Also, aber es lohnt. Genau, wer jetzt eine kleine Pause braucht, kann nur kurz auf Pause drücken in der Podcast-App, sich noch einen Tee oder Kaffee machen oder rausgehen, beim Spazierengehen hören. Aber es ist wirklich ein schön gestaltetes Feature aus Originalquellen, Originaldokumenten. Das ist doch nochmal, ja, gibt nochmal wieder einen parallelen Film aus der Realität, sehr spannend ist. Ja. Ich möchte noch eins anmerken zum Hörspiel, weil du sagst Originaldokumente. Wolfram, das Hörspiel von 1955 ist leider bei uns im Archiv unvollständig dokumentiert. Wir haben keine Besetzungsliste für euch, die ist wirklich verloren gegangen, aber wir haben einen schönen Besetzungszettel, wo nicht die schlussendlichen Sprecher und Sprecherinnen drauf notiert sind, aber Vorstellungen vom Bearbeiter, wie die Rollen zu besetzen sind. Und ich würde sagen, lest euch das in den Shownotes mal durch. Das ist ungefähr genauso schön, wie wenn man das jetzt mit irgendwie prominenten Namen verknüpft, wie die Figuren beschrieben sind. Ist das super, dann schreiben wir das hin statt der Besetzungsliste. Wunderbar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. SWR 2 aus dem Land. Feature. Fahndungsmeldung der Kripo Berlin vom 7. November 1906, 12.27 Uhr. Karl Hau, Rechtsanwalt aus Bernkastel-Trier, 25 Jahre, 1,78 Meter bis 1,80 Meter groß, schlank, breitschultrig, schwarze Haare, große blaue Augen, Nase mittel, großer Mund, Sprache Deutsch, Englisch, Französisch, wegen Mordes, verübt am 6.11.1906 in Baden-Baden an seiner Schwiegermutter, verhaften. Juli 1901. Liebe Fanny, mit tiefem Weh muss ich von Mama hören, dass Hau ein Schwindler ist, der ein Auftreten hat, das mit seinen Mitteln nicht harmoniert. Vater Hau kann uns nur 150 Mark im Monat schicken. Es ist keine Kleinigkeit, so zu leben, wenn man sein ganzes Leben in einer Unmasse von Geld verbracht hat. Er ist so jung und ich liebe ihn. Wir hielten ihn für einen abnorm klugen und geistig sehr hochstehenden Menschen. Zur Sache selbst will ich mich nicht äußern. Karl Hau und der Karlsruher Mordprozess von 1907. Nach Originalzitaten in Szene gesetzt von Eva Lauterbach. Hau ist ein fleißiger Schüler gewesen, der zu großen Hoffnungen berechtigte. Er hatte große Begabungen, war aber in seiner körperlichen Entwicklung gegenüber der geistigen zurückgeblieben. Glänzend veranlagt, bei innerer nervöser Unrast. Er renommierte gern und suchte sich hervorzutun. Hau lebte ausschweifend. Ich hörte dann, dass er auf Korsika dieses Fräulein Molitor aus Baden kennengelernt hatte und mit ihr durchgebrannt sei. Ja, Fräulein Molitor war 5 Jahre älter als Hau. Hat alle Examina glänzend bestanden. Polizei, Kanton Zürich, am 10. Juni 1907. Heute Mittag, kurz vor 12 Uhr, wurde im See, zunächst der hiesigen Badeanstalt, eine ertrunkene Frauensperson aus dem Wasser gezogen, die, den abgelegten Kleidern nachzuschließen, den besseren Ständen angehören dürfte. Ich bin Frau Lina Hau, geborene Molitor. Handgepäck im Hotel Zürich, Zimmer 75. Polizei in Karlsruhe ist zu benachrichtigen. Gründe zu der Tat sind nicht schwer zu erraten. Meine Mutter wurde ermordet. Angeklagt ist mein Mann, den ich über alles liebte. Ich starbe an diesem Leid. Die Anklage. Am 6. November 1906 wurde die verwitwete Medizinalrätin Molitor in Baden-Baden auf dem Weg von ihrer Villa zum Postamt durch einen wohlgezielten Schuss auf der Stelle getötet. Der Täter, den niemand gesehen hat, war schnell verschwunden. Am Abend des 7. November wurde in London der Schwiegersohn der Ermordeten, der Angeklagte, als mutmaßlicher Mörder verhaftet. Die Anklage nimmt an, dass Karl Hau sich in zerrütteten Vermögensverhältnissen befunden hat und dass er das Erbe seiner Schwiegermutter antreten wollte, das insgesamt ungefähr 1 Million Mark betrug. Karlsruhe, Mittwoch, den 17. Juli 1907. Schwurgericht des Großherzoglich-Badischen Landgerichts. Erster Verhandlungstag im Mordfall Hau. Im Gerichtssaal 3 Berufsrichter. Der 56-jährige Landgerichtsdirektor Eller mit gewelltem Haar und mächtigem Schnäuzer führt die Verhandlung. Hinter ihm die 12 Geschworenen, von der Presse als echte Bauerngestalten bezeichnet, Handwerker, Gewerbetreibende, Bauern, ein Wurstfabrikant, ein Kunstmaler. Diese Männer werden später über Schuld oder Unschuld befinden. Ihr Spruch ist bindend. Der Richter bestimmt lediglich das Strafmaß, denn das Volk soll teilhaben an der Rechtsprechung, so hatte es nach der 48er Revolution geheißen, und als Konsequenz übertrug man freien deutschen Männern richterliche Macht und Verantwortung, ohne zu fragen, ob sie mit der Wahrheitsfindung nicht überfordert waren. Der Karlsruher Mordprozess hat die großherzogliche Residenz in eine beispiellose Aufregung versetzt. Der Andrang ist, trotz brütender Julihitze, ein ganz außerordentlicher, der Saal in einem Augenblick bis aufs letzte Plätzchen gefüllt. Im Zuschauerraum sieht man den Präsidenten des Badischen Staatsministeriums, Freiherrn von Dusch, und den Oberstaatsanwalt Duffner. Die Presse, auch die amerikanische, ist sehr zahlreich vertreten, allein 11 Berichterstatter aus den Vereinigten Staaten. Auf einem Tisch vor dem Gerichtshofe aber steht in einem Spiritusglase das Herz der Getöteten. Und man erkennt deutlich die Stelle, wo die tödliche Kugel es getroffen hat. Nach einer alten Sage soll das Herz des Ermordeten zu schlagen beginnen, wenn die Nähe des Mörders seinen Schlaf stört. Karl Hau, zuletzt Rechtsanwalt und Assistenzprofessor in Washington, ist am 3. Februar 1881 in Groß-Littgen, Kreis Wittlich, geboren. Sein Vater war Kaufmann und Weinhändler. Seine Mutter verstarb 3 Jahre nach der Geburt des Kindes. Im Jahr 1900 bestand Hau das Abitur, studierte dann Rechtswissenschaft an der Universität Freiburg. Im Wintersemester 1900-1901 immatrikulierte er sich an der Berliner Universität. Im Jahr 1901 erlitt er einen Blutsturz, woraufhin er in Menton und Ajaccio Erholung suchte. Im Sommer 1901 setzte Hau sein Studium in Freiburg fort, bis es zu der, gemeinsam mit Lina Molitor unternommenen Flucht und der nachfolgenden Heirat kam. Angeklagter? Haben Sie die Tat, deren Sie beschuldigt werden, begangen? Ich habe die Tat nicht verübt. Vertreter der Anklage ist der 41-jährige Karlsruher Staatsanwalt Dr. Hermann Bleicher. Hauspflichtverteidiger ist Rechtsanwalt Dr. Eduard Dietz von Haus Vater engagiert. Hau, ein schlanker, bartloser Herr mit Kneifer, sorgfältig gescheitelt, echt amerikanisch in seinem Aussehen. Vielleicht ein Verbrecher, vielleicht ein Genie. Sicher ein Abenteurer. Sie haben in Freiburg Jura studiert und sollen schon damals sich viel mit Frauenzimmern herumgetrieben und auch etwas davongetragen haben. Darüber verweigere ich die Auskunft. Von Freiburg gingen Sie nach Berlin. Auch da sollen Sie wahllos mit Weibern umgegangen sein. Sie sollen stark gelebt und dann einen Blutsturz gehabt haben, sodass Sie einen Arzt konsultieren mussten? Was sagte der Ihnen? Ich solle an die Riviera gehen. Von der Riviera sind Sie im Februar 1901 nach Korsika gefahren. Daselbst in Ajaccio haben Sie die verwitwete Medizinalrätin Molitor kennengelernt, die mit ihren Töchtern Lina und Olga im gleichen Hotel wie Sie wohnte. Damals waren Sie 19? Ja. Im Hotel de Suisse war dieser junge Student, mit dem wir mehrere Wochen freundschaftlich verkehrten. Dem jungen Mann gefiel meine Schwester Olga sehr gut und er gefiel ihr auch. Es hat sich dabei um einen harmlosen Flirt gehandelt. Nach einiger Zeit reiste ich von Ajaccio ab nach Genua. Der junge Student reiste mit. Schon unterwegs bemerkte ich, dass zwischen mir und dem 5 Jahre Jüngeren eine starke Sympathie erwachte. Und diese Sympathie steigerte sich im Verlauf der Reise immer mehr, bis sie in Florenz zu einer heftigen Leidenschaft angewachsen war. Es kam zu einem Geständnis, aber die Sache war aussichtslos. Anfang Juni sollte ich nach Baden-Baden zurückkehren und mich nach dem Willen meiner Mutter mit einem Offizier verloben. Ich war halb und halb bereit, das zu tun. Am zweiten Tag meiner Rückkunft nach Baden-Baden ging ich gegen Mittag die Lichtenthaler Allee entlang. Ich war sehr niedergeschlagen. Das Leben schien mir unerträglich. Da sah ich in der Ferne eine wohlbekannte Gestalt langsam auf mich zukommen. Ich traute meinen Augen nicht, aber kein Zweifel, er war es. Er kam, um mir folgenden Vorschlag zu machen. Da wir nicht zusammen leben können, so wollen wir zusammen in den Tod gehen. Ich war sofort einverstanden. Er kaufte einen Revolver und ich ließ mir das Versprechen geben, dass er zuerst mich und dann sich selber erschießen werde. Angeklagter, Sie brannten also mit Fräulein Molitor durch. Fräulein Lina schrieb nach Hause, man solle sie nicht suchen. Sie habe den Tod gewählt. Vorher hatten Sie von der Sparkasse 2000 Mark von Linas Konto abgehoben? Ja. Damals machte Fräulein Lina einen Selbstmordversuch. Die Kugel ging dicht am Herzen vorbei. Ich frage Sie nun, hat Fräulein Molitor den Schuss sich selbst beigebracht oder haben etwa Sie im Einverständnis mit Fräulein Lina geschossen? Darüber verweigere ich die Auskunft. Was sollte nun geschehen? Die einfachste Lösung war, dass die beiden heirateten. Denn Lina sah sich kompromittiert, ihr blieb nichts anderes übrig als diese Heirat. In aller Stille fand die Trauung statt und dann wurden die beiden nach Amerika abgeschoben. Washington, September 1901. Liebe Mama, seit 2 Tagen sind wir im eigenen Heim. Nicht groß, aber urgemütlich. Wohnzimmer, klein, Mahagonimöbel, Klavier, Chaiselong, Schreibtisch, Teppich, Schaukelstuhl. Helles Esszimmer, roter Teppich, kleines Buffet. Küche, klein, aber nett. 2-flammiges Gaskochding. Wenn wir einmal mehr Geld haben, werde ich alles besser einrichten. Köchin Cecilia, Negerin, etwa 45 Jahre alt, aber gut. Aurora, Juni 1902. Liebe Mama, vor 4 Tagen sind wir umgezogen. Ein Trupp Neger hat alles hergeschafft. Wir haben jetzt 1 Zimmer mehr. Da wir viel Besuch aus Professorenkreisen haben, war die neue Wohnung ein Muss. Die Amerikaner geben viel auf Money-Kriterien. Man muss was haben und das muss man sehen. An der Kleidung und an der Wohnung. Wer nichts hat, muss ebenso tun. Amerika ist ein Businessland. Geschäft ist alles. Aurora, 23. Januar 1903. Sehr verehrte Frau Schwiegermutter, hiermit darf ich Ihnen und der ganzen Familie freudigst mitteilen, dass meine liebe Frau Lina ein gesundes Baby zur Welt gebracht hat. Es ist ein Mädchen und wir werden es nach Fräulein Olga benennen. Meiner Frau geht es gut. Ich grüße Sie höflichst, Karl Hau. Hau setzt das Jurastudium in Washington fort, wird nach einem Jahr Master of Arts, schließlich Dozent und Hilfsprofessor mit $600 Jahresgehalt. Dann macht er Staatsexamen und wird aufgrund hervorragender Examina zur Advokatur am höchsten Washingtoner Gericht zugelassen. Angeklagter, Sie wurden ab 1903 vom ottomanischen Generalkonsul Schönfeld in Washington als Privatsekretär angestellt. Sie sollten bei Reisen nach Konstantinopel die türkische Handelswelt für amerikanische Kreuzer, elektrische Bahnanlagen sowie die Gründung einer Bank mit amerikanischem Kapital interessieren. Das ist doch etwas sehr fantastisch und alles missglückt. Auch sollen Sie in der Türkei sehr verschwenderisch gelebt haben. Das erforderte meine Mission. In Amerika sieht man das so. Excuse. Sie scheinen amerikanischer als die Amerikaner gewesen zu sein. Bei der letzten Türkei-Reise haben Sie dann das Vermögen Ihrer Frau durchgebracht. Wusste diese davon? Nein. Sie sollen sich außerdem wüste Orgien mit Pariser Kokotten und einer spanischen Tänzerin, der Otero, gerühmt haben. Hau lächelt und schweigt. Kommen wir zum verhängnisvollen Jahr 1906. Im Oktober dieses Jahres reisen Sie nach Baden-Baden und wohnen mit Frau und Tochter bei der Schwiegermutter Josephine Molitor. Ganz richtig. Dann ging es nach Paris, Sie fuhren mit Ihrer Frau Lina und nahmen Schwägerin Olga Molitor mit. Haben Sie nähere Beziehungen zu Fräulein Olga unterhalten? Auf der Zeugenbank Olga Molitor, Tochter der Erschossenen, 26 Jahre, ledig, ohne Beruf. Sie ist schwarz gekleidet, die rotblonden Haare zum Knoten zusammengebunden. Eine schöne, elegante Erscheinung. Selbstsicher. Ich verweigere die Aussage. Ist es richtig, dass Ihre Frau eifersüchtig war? Darüber verweigere ich die Auskunft. Von Paris aus ist dann ein mysteriöses Telegramm nach Baden-Baden an die verwitwete Medizinalrätin Molitor geschickt worden, des Inhalts: Erwarte dich mit dem nächsten Zug, Olga krank, komm sofort, Lina. Umgehend reist Josephine Molitor gemeinsam mit Tochter Fanny nach Paris. Sie treffen Olga, Lina und Hau gesund und munter an. Große Verwirrung, wer hat dieses Telegramm geschickt? Ratlos fährt Josephine Molitor mit den Töchtern Olga und Fanny zurück nach Baden-Baden. Es ist der 31. Oktober, noch 6 Tage bis zum Tod der 62-jährigen Medizinalratswitwe. Hau will wieder nach Washington. Auf dem Weg dorthin macht er mit der Familie in London Station. Es ist der 1. November 1906. Wieder kommt ein Telegramm. Geschäftlich. Dass Hau nicht nur der Adressat, sondern auch der Absender des Telegramms ist, weiß Lina nicht. 3. November 1906. Liebe Mama, kaum in London angekommen, wurde mein Mann durch eine wichtige Geheimordre nach dem Kontinent zurückgerufen. Es ist dringendes Geheimnis, so dass ich darüber nichts weiter sagen kann. Hau fährt nach Frankfurt am Main. Er wohnt im englischen Hof und lässt sich dort vom Friseur eine Perücke und einen falschen Bart, der bis auf die Mitte der Brust reicht, anfertigen. Um Verwandte zu überraschen, sagt er. Und fragt nach Frauenzimmern. Angeklagter, am 6. November reisen Sie dann, mit Perücke und falschem Bart verkleidet, von Frankfurt aus nach Baden-Baden, wo Ihre seltsame Maskerade allerlei Zeugen auffiel. Was haben Sie nun in Baden-Baden gemacht? Ich habe mich entschlossen, keine Auskünfte über den 6. November zu geben. Dann will ich Ihnen die Vorgänge vorhalten. Sie telefonierten Frau Molitor in ihrer Villa, Stadelhofer Straße 11, an. Das Dienstmädchen ging ans Telefon und dachte, das ist Mr. Hau, der da telefoniert. Sie sagten, Sie seien Postinspektor Graf und Frau Molitor möchte aufs Postamt kommen. Man habe über das Pariser Telegramm eine wichtige Mitteilung zu machen. Frau Molitor ging dann in die Nachbarvilla und holte ihre Tochter Olga ab, weil sie sich fürchtete, allein zu gehen. Wenige Schritte entfernt von der Molitorschen Villa, in der Kaiser-Wilhelm-Straße, wurde aus nächster Nähe ein Schuss auf Frau Molitor abgefeuert, der sie sofort tötete. Der Täter flüchtete dann eilends in die Stadt hinunter. Es ist in der Voruntersuchung festgestellt, dass sie 15 Minuten nach diesem Vorfall vom nahen Bahnhof aus um 18.15 Uhr nach Karlsruhe zurückgefahren sind. Jetzt ohne Bart. Warum? Der Angeklagte schweigt. Der Vorsitzende führt aus, dass Hau weiter nach Frankfurt und dann nach London gefahren sei, wo man ihn am darauffolgenden Tag verhaftete. Die Mordwaffe habe man nicht gefunden, auch nicht das Projektil. Fußspuren des Flüchtenden im weichen Boden des Baden-Badener Parks seien ebenfalls nicht ausgemacht worden. Haus Vernehmung ist fürs Erste abgeschlossen. Bleiben die entscheidenden Fragen. Warum fuhr Hau heimlich nach Baden-Baden? Was tat er dort? Und, falls er unschuldig ist, wen hält er für den Mörder der Frau Molitor? Auf sämtliche Fragen lehne ich die Antwort ab. Dann will ich es Ihnen sagen. Sie hatten im Herbst 1906 keine Mittel mehr, um Ihren Ansprüchen entsprechend auftreten zu können. Sie hatten Ihre Gelder und das Erbe Ihrer Frau ohne deren Wissen verbraucht. Es ist zu vermuten, dass Sie Frau Molitor töteten, um das noch verbleibende Erbteil Ihrer Frau in Ihren Besitz zu bringen. Gestatten. Würden Sie, falls Sie einen solchen Mord geplant hätten, würden Sie es so blödsinnig bewerkstelligen und sich Perücke und Bart beim Hotelfriseur anfertigen lassen, wo man Ihren Namen kennt? Und wenn Sie unterwegs bemerken, wie Sie allen Leuten mit Ihrer Vermummung auffallen, da wissen Sie doch, der Verdacht wird todsicher auf mich fallen, wenn hier ein Verbrechen passiert. Absurd. Gerade die schlauesten Verbrecher begehen oft die größten Dummheiten. Sonst könnten wir sie ja gar nicht fassen. Aber dass so einer einen Plan entwirft, der von Anfang bis Ende nichts ist als eine einzige riesige Dummheit, das habe ich noch nie gehört. Zu Beginn der Nachmittagssitzung wird unter großer Spannung die Tochter der erschossenen Frau Molitor, Olga Molitor, vernommen, die einzige Tatzeugin. Sie ist blass, tiefschwarz gekleidet. Ihre rotblonden Haare leuchten. Sie macht ihre Aussagen mit tränenerstickter Stimme und schneuzt sich immer wieder. Ja, sie sei am 6. November des letzten Jahres um kurz vor 6 abends mit ihrer Mutter die Kaiser-Wilhelm-Straße hinuntergegangen. Zwei elegant gekleidete Herren seien ihnen entgegengekommen. Dann habe man im Dunkel rasche Schritte hinter sich gehört. Mama sagte, sie fürchte sich. Ich versuchte, sie zu beruhigen. Zwischen der zweiten und der vierten Laterne der Kaiser-Wilhelm-Straße, an der dunkelsten Stelle, wurde der Schuss abgegeben. Mama machte eine halbe Drehung und fiel um. Ich schrie um Hilfe. Fräulein Molitor, Sie haben sich zunächst um Ihre Mama gekümmert. Als Sie sich dann nach dem Täter umdrehten, was sahen Sie? Ich sah einen Mann mit hochgeschlagenem Mantelkragen rasch davongehen. Kam Ihnen der Verdacht auf Hau? Nein, absolut nicht. Hat Hau vielleicht ein Rendezvous mit Ihnen gesucht oder Ihnen nach dem Leben getrachtet? Ich habe keinen Anlass, das zu glauben. War Ihre Schwester Lina eifersüchtig auf Sie? Das ist möglich. Hatte Ihre Schwester Ihren Mann lieb? Unendlich. Der Vorsitzende will wissen, wie streng Josephine Molitor gegen das Personal war, und ob ein Diener als Täter in Frage komme. Ausgeschlossen, sagt Olga Molitor, ganz unmöglich. Wie habe die Familie Molitor, 6 Schwestern und ein Bruder, eigentlich zu Hau gestanden? Meine Schwester Lina, meine Mutter und mir hat Haus Brillanz sehr imponiert. Der Rest der Familie hat ihn abgelehnt. Karlsruhe, Donnerstag, den 18. Juli 1907, zweiter Verhandlungstag. Wieder ist der stickige Gerichtssaal voll bis zum letzten Platz. Schulter an Schulter sitzen sie auf den Bänken oder stehen an den Wänden. Hau wirkt bleich, als die Gouvernante seiner kleinen Tochter Olga in den Zeugenstand tritt. Das Kindermädchen hatte die Familie nach Paris begleitet. Und, fragt der Vorsitzende, wie waren die Beziehungen des Angeklagten zu seiner Schwägerin Olga? Ja, sagt die Gouvernante, Frau Lina Hau war öfters bekümmert über die innigen Beziehungen des Herrn Hau zu Fräulein Olga. Der Verteidiger hakt nach, ob Lina gesagt habe, man könne die beiden nicht alleine lassen. Ja, so etwas hat sie gesagt. Es waren stille Herbsttage in Baden-Baden. Hau und Olga verkehrten ganz freundschaftlich miteinander. Ich beobachtete die beiden scharf. Olga las ihm eines Abends, während ich schon zu Bett war, ihre selbst verfertigten Gedichte vor. Das machte mich argwöhnisch. Denn unter diesen Gedichten befanden sich einige von stark erotischer Färbung, und ich fragte mich, ob ich klug gehandelt hatte, als ich meine Schwester bat, mit nach Paris zu fahren. Im Zug nach Paris dann hatte ich das Abteil für ein paar Minuten verlassen, und als ich wieder eintrat, entnahm ich aus dem Benehmen und den Blicken der beiden, dass irgendetwas vorgefallen war. Von da an war es mit der Harmlosigkeit unseres Verkehrs aus. Meine Eifersucht wuchs von Tag zu Tag. Es kam mir so vor, als ob die beiden sich immer weniger Mühe gaben, ihre Gefühle zu verbergen. Ich sah mein Glück in Scherben gehen. Die gespannt lauschenden Zuhörer erfahren nun, dass Olga sich nicht ungern selber mit Hau verheiratet hätte. Das habe man sich in der Bäderstadt erzählt. Hau flüstert mit seinem Verteidiger und erhebt sich. Ich möchte eine Aussage machen. Hiermit erkläre ich, dass ich es war, der die Pariser Depesche geschrieben hat. Aha. Kam es womöglich zwischen Ihnen und Ihrer Frau in Paris zum Streit? Das war so. Meine Frau sagte, meine Beziehungen zu ihrer Schwester seien nicht korrekt. Ich stellte das in Abrede. Vielleicht haben Sie eine andere Auffassung davon, was eine korrekte Beziehung ist als unser einer. Hau hat das Telegramm geschickt, um Olga aus Paris zu entfernen. Hat der Angeklagte Ihnen, Fräulein Olga, den Hof gemacht? Niemals. Aber Sie wussten von der Eifersucht Ihrer Schwester Lina. Meine Schwester liebte ihren Mann grenzenlos. Aber sie litt und kam sich zu alt, zu dumm und minderwertig vor. Da sagte ich ihr, dass sie mit ihrem Mann völlig falsch umgehe. Was empfahlen Sie ihr denn? Ich sagte, man dürfe einem Mann nicht so viel Liebe zeigen. Dann kämpfe er nicht mehr um einen. Zu Beginn der Nachmittagssitzung tritt Zeuge Redakteur Bretter auf, Korrespondent einer New Yorker Zeitung in Konstantinopel und in dieser Eigenschaft mit Hau bekannt. Großspurig sei der 23-jährige Hau in Konstantinopel aufgetreten. Ein veritabler Geldverschwender, immer in Gesellschaft höchster türkischer Würdenträger. Schließlich schwört Haus wohlhabende Verwandtschaft, man hätte dem jungen Rechtsanwalt, falls es nötig gewesen wäre, ohne zu zögern mit großen Geldbeträgen ausgeholfen. Damit wird das angenommene Mordmotiv finanzielle Bedrängnis geschwächt. Merkwürdig ist, dass immer wieder von einem Geständnishaus in der badischen Presse zu lesen ist. Der Staatsanwalt lanciert solche Artikel, um Stimmung gegen Hau zu machen. Ein Wiener Journalist nennt das alles peinlich und die Verhandlungsführung chaotisch. Der Vorsitzende stelle Suggestivfragen, die auf Urteile, ja Vorurteile schließen ließen. Wo bleibe Objektivität und Respekt der Gerichtsbarkeit? Karlsruhe, Freitag, den 19. Juli 1907, dritter Verhandlungstag. Das ist ein Tag der Aufregung. Das sind Stunden einer sich steigernden Spannung, wie sie kaum einer der großen Kriminalromane hervorgebracht hat. Vor dem Gericht lärmt die Menge, von der Polizei in Schach gehalten. Drinnen im Saal die Mahnen der Ermordeten und ihrer Tochter, die vor Jammer ihrer Seele in den feuchten Tod geflohen ist. Polizeikommando Zürich am 10. Juni 1907 an die Großherzoglich-Badische Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Nach Mitteilung des Bademeisters Gustav Diggelmann erschien vormittags circa 11:30 eine elegant gekleidete Dame in der Badeanstalt und verlangte eine Separatzelle. Diggelmann bemerkte, dass die Wassertemperatur nur 14 Grad betrage, was sie als ganz behaglich aufnahm. Mit einem Badekleid versehen, schwamm dieselbe lebhaft hinaus und schwenkte rechts ab. Nach der Badenden sich umsehend, bemerkte Diggelmann dann kurz darauf, dass dieselbe weder mit Armen noch Beinen Bewegungen ausführte und auch den Kopf nicht ob dem Wasser trug. welcher Umstand ihm Anlass gab, Nachschau zu halten. Zu diesem Zweck rief er den Schiffer Hecht herbei, welcher ihr entgegenfuhr, aber beim Herannahen kein Lebenszeichen von ihr wahrnehmen konnte. Einen Unglücksfall erblickend, wurde sie rasch ans Ufer gezogen und in Behandlung genommen. Ich bin Frau Lina Hau, geborene Molitor. Handgepäck befindet sich im Hotel in Zürich. Polizei in Karlsruhe ist zu benachrichtigen. Beerdigung soll am Fundort ohne Pfarrer, Geleit, dritter Klasse stattfinden. Gründe zur Tat sind nicht schwer zu erraten. Meine Mutter wurde ermordet. Angeklagt ist mein Mann, den ich über alles liebte. Ich sterbe an diesem Leid. Ich kann dem Unglücklichen nicht fluchen, wie man von mir verlangt. Jeder, der menschlich fühlt, wird den grenzenlosen Kummer meiner Seele erraten und in meiner Tat die einzig denkbare Lösung sehen. Bitter ist die Trennung von meinem süßen Kind. Papiere befinden sich in der Handtasche im Hotel. Testament in der Villa Molitor Baden-Baden, Schreibzimmer. Lina Hau. Lina Hau war eine gute Schwimmerin. Sie wäre nicht kampflos ertrunken. In ihrer Handtasche fand man Reste eines Opiates, das sie zu sich genommen hatte. Vorausgegangen waren unter anderem Drohungen des Staatsanwaltes, falls Lina Hau sich nicht öffentlich zur Schuld ihres Mannes bekenne, werde vor Gericht schmutzige Wäsche gewaschen. Und mit Entsetzen musste Lina im Frühjahr 1907 dann noch erfahren, dass Hau ohne ihr Wissen ihre Mitgift ausgegeben hatte. Washington, November 1904. Liebe Mama, heute will ich dir etwas schreiben, was ich dich bitte, es gut zu bedenken und dich nicht vom Rest der Familie beeinflussen zu lassen. Lass bitte dein Herz sprechen und nicht meine älteren Geschwister. Mein Mann ist in den 3 Jahren sehr gereift. Er ist ein Mann geworden. Er ist an der Universität sehr geachtet und er könnte dort seinen Weg machen, der aber ein sehr bescheidener Weg wäre und seine Fähigkeiten nicht ausschöpfen würde. Mein Mann sagt, wenn er bei einem Anwalt eintritt, bekommt er 15% dessen, was er dort erwirtschaftet. Warum sollte er sich nicht selbst niederlassen und das Geld für sich haben, zu 100%? Sich niederlassen aber bedeutet nicht nur Büromieten, Inventar kaufen, Maschinenschreiberin anstellen, sondern auch Kaution. Das ist die absolute Bedingung und ein Kapital von $15.000 ist üblich, gleich 65.000 Mark. Das muss man nachweisen. Liebe Mama, als Papa starb, hast du einmal gesagt, die Mitgift eines jeden Kindes würde einmal 130.000 Mark betragen. Ich möchte dich inständig bitten, mir die Hälfte herüberzuschicken. Jetzt ist der Punkt, wo wir Fuß fassen, in einem Land, in dem wir bleiben wollen. Es ist meine Zukunft, die meines Mannes und die deines Enkelkindes. Bitte, Mama, schreibe mir schnell. Alles Liebe von deiner hoffnungsvollen Tochter Lina. Fast ein ganzes Jahr, von November 1904 bis Oktober 1905, bittet Lina ihre zögernde Mutter inständig um ihr Erbteil. Washington, Oktober 1905. Liebe Mama, es ist wunderbar. Nun ist das Geld da, wofür ich dir sehr danke. Jetzt kann mein Mann richtig an die Arbeit gehen. Er wird viel weg sein, weite Reisen machen, oft auch nach Europa, denn dahin gehen die Geschäfte. Mama, ich bin sehr glücklich. Deine Lina. Vor Gericht erscheinen an diesem dritten Verhandlungstag weitere Geschwister von Lina Hau. Schwarz gekleidet, abweisende Mienen. Sie sind sich einig, dass nur der Schwager den Mord begangen haben kann. Von Anfang an habe man dem Hochstapler und gewissenlosen Menschen misstraut. Ich ging am 6.11.1906 abends, 6:10, aus meiner Villa in der Kaiser-Wilhelm-Straße zum Briefkasten. Die Zeugin Rose von Reitzenstein sagt aus, vom Verteidiger bestellt, vom Gericht als unglaubwürdig bezeichnet. Freifrau von Reitzenstein wohnt in unmittelbarer Tatortnähe. Mir begegnete ein Mann mit schwarzem Vollbart. langem Überzieher, hochgestellten Kragen. Auf dem Rückweg vom Briefkasten war dieser Mann verschwunden. Aber ich traf die beiden Damen Molitor. Etwa 5 Schritt hinter ihnen ein älterer Herr mit graumeliertem Bart. Ein anderer? Jawohl, ein anderer. Kleiner, älter als der erste. Haben Sie diesen älteren Herrn jemals in Baden-Baden wiedergesehen? Die Polizei hat ihn nicht gefunden. Nein. Aber ich erkenne im Angeklagten den Mann wieder, der mir zuerst begegnete. Und dann fiel der Schuss? Ja, als ich ins Haus ging. Aber an eine Bluttat dachte ich nicht, denn in der Villengegend wird öfter geschossen. Und weiter oben jagt man Hasen. Bemerkenswerte Aussage. Nun kam der Kutscher Braun. Aufgeregt erzählte er, wie er an dem bewussten Abend gegen 6 Uhr auf der Lichtenthaler Allee beim Alleehaus einen Fahrgast aufgenommen und zum Bahnhof gefahren habe, wo ihm derselbe, ohne nach dem Tarif zu fragen, allergroßzügigst 2 Mark eingehändigt habe. Alleehaus und Tatort liegen aber so weit auseinander, dass dieser Fahrgast niemals der Mörder sein konnte. Der Staatsanwalt fragte den Kutscher in freundlichstem Tone: »Sie erkennen doch im Angeklagten Ihren Fahrgast wieder?« Der Kutscher beschaute mich und stotterte dann: »Ja, ja, er glaube, das glaube er ziemlich sicher. Beschwören wolle er es nicht.« »Gut«, nickte der Staatsanwalt. »Nun denken Sie mal genau nach. Sie sagen, Sie hätten den Fahrgast beim Alleehaus aufgenommen. Das muss ein Irrtum sein. Es wird wohl beim Kaiserin-Augusta-Denkmal gewesen sein. Das hieß in Tatortnähe. Es sind ja nur ein paar 100 Meter Differenz«, fuhr der Staatsanwalt fort. »Also, was meinen Sie?« Der Kutscher stotterte noch mehr. Darauf der Staatsanwalt: »Es war ganz sicher beim Denkmal. Denken Sie nach.« Ratlos blickte der Kutscher sich um. »Na ja«, murmelte er dann unsicher, »es kann auch beim Kaiserin-Augusta-Denkmal gewesen sein. Obgleich er glaube, dass es beim Alleehaus war«, schickte er trotzig hinterher. »Aber beschwören wolle er nichts.« Der Staatsanwalt war zufrieden, Braun in Gnaden entlassen. Karlsruhe, Samstag, den 20. Juli 1907, 4. Verhandlungstag. Heute, am Tag 4 der Beweisaufnahme im Hauptprozess, drängen sich tausende Schaulustiger in den Straßen um das Gerichtsgebäude. Wer eine Eintrittskarte hat, schafft es kaum bis zum Eingang. Wieder konnte man in der Zeitung lesen, Hau habe gestanden. Keine näheren Angaben was. Es ist der Tag der medizinischen Gutachten. Die Verteidigung setzt auf § 51 des Reichsstrafgesetzbuches. Freispruch wegen verminderter Einsichts- und Steuerungsfähigkeit. Keiner der bestellten Mediziner und Psychiater aber kann der Verteidigung darin folgen. Zwar sei Hau körperlich schwach und anfällig, eine überstandene Syphilis, ja, eine ausgeheilte Tuberkulose, auch das. Des Weiteren Depressionen, frühe Ohnmachtsanfälle, ebenso wie abnormer Geschlechtstrieb. Hau sei psychisch labil und unberechenbar, sein Geist überladen. Aber die Untersuchungen zeigen auch, so der Karlsruher Geheime Medizinalrat Kaiser, hohe Intelligenz und klarer Geisteszustand. Kalt, trotz aller Vorhaltungen unbewegt, so dass ich sagen kann, dass der Mann die Tat überlegt und kaltblütig ausgeführt hat. Wütend springt der Verteidiger auf. Das ist kein psychiatrisches Gutachten. Das ist das Plädoyer eines Staatsanwaltes wegen erwiesenen Mordes. Erregtes Hin und Her zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft, das der Vorsitzende wegen Ungebührlichkeit beendet. Da erhebt sich Hau. Ich will eine Aussage machen. Ich will sagen, weshalb ich am 6. November nach Baden-Baden gereist bin. Ich sagte nun mit möglichst wenigen Worten, ich sei von London nach Baden-Baden gereist, um vor der Rückkehr nach Amerika meine Schwägerin Olga nochmal zu sprechen, für die ich eine leidenschaftliche Zuneigung empfand. Um in Baden-Baden nicht erkannt zu werden, hätte ich die Perücke und den falschen Bart angelegt. Den Nachmittag hätte ich mich in der Umgebung der Villa aufgehalten, in der Hoffnung, meiner Schwägerin ansichtig zu werden. Vergeblich. Ich vermutete sie in ihrer Villa und geriet auf den Gedanken, die Mutter auf die Post zu bestellen, um in ihrer Abwesenheit mich meiner Schwägerin nähern zu können. Nachdem ich telefoniert hatte, eilte ich rasch die Kaiser-Wilhelm-Straße hinauf, Richtung Villa Molitor. da sah ich Mutter und Tochter kommen. Mein Plan war vereitelt. Blitzschnell machte ich mich auf und eilte auf dem nächsten Weg nach der Allee, entfernte den falschen Bart, bestieg eine Droschke und fuhr zum Bahnhof. Angeklagter, warum haben Sie bisher über all das nichts gesagt? Sie sprachen soeben von leidenschaftlicher Zuneigung. Kann es sein, dass Sie in dieser Gemütsverfassung einen Schuss auf Ihre Schwiegermutter abgaben, um sich in den Besitz Ihres Kapitals zu bringen? Durchaus nicht. Im Übrigen wollte ich es wegen Fräulein Olga nicht sagen. Ich habe mich geschämt. Abermals wird Olga vorgerufen. Hat sie von den leidenschaftlichen Empfindungen des Angeklagten gewusst? Nein, niemals. Und wenn der Angeklagte seine Gefühle geäußert hätte? Dann würde ich gesagt haben, er solle zu seiner Frau gehen. Und Sie haben die Gestalt, die am 6. November hinter Ihnen herging, also den Täter, tatsächlich nicht genauer gesehen? Nein. Merkwürdig, denn der Schuss auf Josephine Molitor wurde aus unmittelbarer Nähe, fast mit aufgesetzter Pistole, abgegeben. Ein lauter Knall und sehr nah. Da dreht man sich doch automatisch um. Hätte Olga also dem Täter nicht ins Gesicht sehen können? Müssen? Später wird man bei Hau eine Pistole finden. Unbenutzt. Auch Olga Molitor besaß eine Waffe. Bei einer routinemäßigen Überprüfung stellt sich heraus, dass im Zeitraum zwischen August und Dezember 1906 aus Olgas Pistole geschossen worden war. Kaliber 9 mm. 9 mm betrug auch der Schusskanal der tödlichen Verletzung von Josephine Molitor. Olga, so wird jetzt vom Personal kolportiert, Olga habe sich häufig mit ihrer Mutter gestritten. Regelrechte Kämpfe seien im Haus ausgefochten worden, bei denen es um Olgas Auszug ging. Die Mutter habe die Tochter nicht fortlassen wollen. Ist es denkbar, dass Olga von einer gemeinsamen Zukunft mit Hau träumte? Gegen Ende des vierten Verhandlungstages, noch immer ist es zu heiß, werden zahlreiche Zeugenaussagen von amerikanischen Freunden und Arbeitskollegen verlesen. Nichts Neues. Gegen 22 Uhr erklären die Geschworenen, sie seien nicht mehr imstande, den Verhandlungen zu folgen. Die Weiterverhandlung wird auf Montag, den 22.07. vertagt. Draußen harrt die tausendköpfige Menschenmenge und erwartet ein Urteil. Karlsruhe, Montag, den 22. Juli 1907, fünfter und letzter Verhandlungstag. Wieder herrscht brütende afrikanische Hitze. Der Andrang des Publikums im Gericht ist beängstigend, der Druck der Straße in diesem Prozess erheblich. Ganz Karlsruhe diskutiert den Fall Hau, die Presse sowieso. Der Vorsitzende befragt jetzt einen ehemaligen Diener der Molitors. Belanglos. Dann werden Briefe von Lina Hau an ihren Mann und die Familie verlesen. Schließlich ihr Testament. Ich, Lina Hau, bestimme, dass meine Beerdigung auf die billigste und unauffälligste Weise vor sich gehen soll. Ich bin in den Tod gegangen, weil ich die Schmach und das Leid, das über mich und mein Kind gebracht wurde, nicht überleben kann. Wer es aber wagt, in meinem freiwilligen Tod eine Verdächtigung gegen irgendjemand zu lesen, dem verzeih ich nimmer. Mein Hinterlassenes und mein Vermögen ist bei der Badischen Bank deponiert. Mein Mann hat auf jedes Erbe notariell Verzicht geleistet. Falls mein Mann sterben sollte, soll Rechtsanwalt Dr. Dietz Vormund werden. Die Feststellung, dass Karl Hau infolge Erbverzichtsvertrag gar nicht in der Lage war, Frau Molitor zu beerben, macht das Motiv der Anklage noch zweifelhafter. Die öffentliche Meinung ist jetzt umgeschlagen, zugunsten von Hau, dem die Schaulustigen am Anfang noch Mörder hinterhergeschrien hatten. Der Verteidiger beschimpft im Gerichtssaal den Staatsanwalt, der unerhörterweise den Kontakt zur Presse suche. Darüber ist es dunkel geworden, noch immer schwül. Jetzt fragt der Vorsitzende zum letzten Mal mit Schärfe: Angeklagter, antworten Sie in der gefährlichen Situation, in der Sie sich befinden, wahrheitsgemäß, haben Sie geschossen? Nein. Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass Fräulein Olga in Betracht kommt? Absolut nicht. Haben Sie Kenntnis von einer Person, die Sie für schuldig halten? Nein, ich habe auf niemanden Verdacht. Nein, keinerlei Verdacht. Das sagt auch Olga mit Nachdruck. Hiermit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Nach einstündiger Pause wird die Verhandlung abends um 22 Uhr fortgesetzt. Vor dem Gerichtsgebäude johlt die Menschenmenge. Berittene Polizei und die aufgepflanzten Bajonette des Militärs halten die Karlsruher mühsam in Schach. Im Gerichtssaal hat man wegen des Lärms die Fenster geschlossen. Es ist stickig in dem mit Menschen vollgestopften Raum. Der Staatsanwalt hält sein Plädoyer. Wenn wir die entsetzliche Tat, die hier zur Beurteilung steht, in einem Roman von Gorki, Tolstoi oder Zola lesen, so rufen wir grauenhaft. Aber nur ein Roman. Leider ist es Wahrheit, dass die schlimmsten Tragödien des Menschenlebens auf der Bühne der Wirklichkeit spielen. Welch unermessliches Leid haben im vorliegenden Falle maßlose Genusssucht und niedrige Rachgier über zwei angesehene und glückliche Familien gebracht. Als erstes Opfer fiel eine alte Dame. Eine treu besorgte Mutter fiel unter dem brutalen Gewaltakt eines jungen Mannes, ihres eigenen Schwiegersohnes, der sie in einen tückischen Hinterhalt gelockt und dort meuchlings ermordet hat. Er sprach mit Pathos vom blutgetränkten Boden der friedlichen Bäderstadt und dass die Prosperität des Ortes gefährdet war, wenn die Geschworenen mich nicht zum Tode verurteilten. Darauf entwarf er ein düsteres Bild meiner moralischen Verworfenheit, skizzierte meinen Lebenslauf, der nach vielversprechendem Anfang rasch in den Sumpf geführt habe, bis mir schließlich Verzweiflung die Mordwaffe in die Hand gedrückt. Er schilderte ein groteskes Gemisch von Kopflosigkeit, Schurkerei und Gemeinheit und machte mich auch verantwortlich für den Tod meiner Frau, den Schlaganfall meines Vaters und das ungewisse Schicksal meiner Tochter. Es ist nicht der geringste Zweifel angebracht, dass der Angeklagte der Täter ist und dass die Tat ihm voll anzurechnen ist. Geben Sie, meine Herren Geschworenen, dem Blute der Getöteten und der Freveltat des Angeklagten die gebührende Sühne und Vergeltung. Beantworten Sie die Schuldfrage mit Ja. Verurteilen Sie Karl Hau wegen Mordes. Jetzt ergreift der Verteidiger das Wort. Ich bitte Sie, meine Herren Geschworenen, mit frohgemutem Herzen um das Leben des Angeklagten, um seine Freisprechung. Sicherlich, der Angeklagte ist eines der größten Rätsel, das es gibt. Er legt seinen Kopf bis unter das Fallbeil, um einer Dame, die er unerlaubt liebte, zu ersparen, dass ihr Name in allerlei Beziehungen gebracht werde. Wir haben hier vergebens auf die Prophetenstimme gewartet, die uns Beweise bringen sollte, dass ein junger, geistig hochstehender Mensch die Tat beging. Wo sind die beiden Herren, die den Damen Molitor an jenem bewussten Abend entgegengingen? Wo ist der ältere Herr, der hinter ihnen ging? Wo? Es gibt Indizien, aber keine Beweise. Und was soll das überhaupt für ein Raubmörder sein, der hochintelligente, vornehme Universitätsprofessor, der sich in Frankfurt einen Bart ankleben lässt, über den selbst Kinder lachen würden? Er geht nach Baden-Baden, um das geliebte Weib noch einmal zu sehen, rennt dort wie wild um die Villa Molitor herum, jedermann in der Stadt sieht ihn, dann tätigt er einen Anruf, begeht schnell mal einen Mord und geht seelenruhig nach London. Ist das die Psychologie eines Raubmörders? Nein, meine Herren Geschworenen, das ist der blindwütige Verliebte. Und wenn die Liebe in Betracht kommt, dann werden nicht nur Weiber zu Hyänen, sondern auch Rechtsanwälte zu Eseln. Der Verteidiger benennt die Entlastungszeugen, Rose von Reitzenstein und Kutscher Braun, deren Aussagen von Staatsanwaltschaft und Gericht nicht ernst genommen worden seien. Auch das Motiv Geldgier komme nicht in Betracht. Schließlich könne der Angeklagte jetzt in Amerika Prozesse für Tausende von Mark führen, beziehungsweise bei Geldschwierigkeiten hätten die Verwandten weitergeholfen. Aber da kommt der Staatsanwalt und sagt, einen anderen haben wir nicht. Den Hau haben wir. Also köpfen wir ihn. So kläglich, traurig und dilettantisch war noch nie ein Indizienbeweis. Wie soll der für eine Verurteilung wegen Mordes genügen? Wer hat also die Tat vollbracht? Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht, der Staatsanwalt weiß es am allerwenigsten. Ich bitte Sie um die Freisprechung des Angeklagten. Angeklagter, Sie haben nun das Recht, selber das Wort zu ergreifen. Ich verzichte. Es ist 0.45 Uhr und die Menschenmassen wachsen noch immer an. Jetzt ist die Stunde der 12 Geschworenen. Sie ziehen sich erschöpft zur Beratung zurück. Um 1.30 Uhr stellt der Vorsitzende dem Obmann der Geschworenen die entscheidende Frage. Hat der Angeklagte die verwitwete Frau Molitor vorsätzlich getötet? Ja, mit mehr als 7 Stimmen. Hat er mit Überlegung gehandelt? Ja. Darauf sprach der Vorsitzende das Todesurteil aus. Ich nahm dasselbe mit Gelassenheit entgegen und wurde ins Gefängnis zurückgeführt. Eine Revision des Verfahrens wurde vom Leipziger Reichsgericht am 15. Oktober 1907 verworfen. Die Geschworenen haben gesprochen, schreibt der Breslauer Generalanzeiger am 24.07.1907. Volkes Stimme ist Gottes Stimme, sagt das Sprichwort. Und dennoch vermögen wir, ernste Bedenken nicht zu unterdrücken. Das, was wir bisher von den Vorgängen in Baden-Baden vernommen haben, reicht zwar aus, einen schweren Verdacht auf den Angeklagten zu werfen. Aber wir würden nie den Mut gefunden haben, aufgrund dieser Indizien ein Schuldig zu sprechen, das einem Todesurteil gleichkommt. Wie sind die Geschworenen zu ihrem Spruch gekommen? Da ist der unstete, abenteuerhafte Zug im Wesen dieses Hau, der auf die ehrenfesten Schwarzwaldbauern auf der Geschworenenbank einen überaus ungünstigen Eindruck machen musste. Für diese Eigenart durfte man bei ihnen kein eindringendes Verständnis voraussetzen. Es kam hinzu die ganze Art, wie der Prozess geführt worden war, wie man versucht hatte, die Presse zu Ungunsten des Angeklagten zu beeinflussen und wie der Gerichtsvorsitzende vom ersten Augenblick an erkennen ließ, dass für ihn die Schuld des vorläufig doch nur Angeklagten erwiesen sei. Das alles musste auf die Geschworenen einwirken. Badener Tagblatt, 25. Juli 1907. Die Verurteilung Haus erfolgte ausschließlich aufgrund von Indizien. Als wesentlichen Bestandteil eines Indizienbeweises verlangt man mit Recht engste Geschlossenheit. Glied auf Glied der Kette muss sich aneinander reihen. Ist dies im Fall Hau gewesen? Nein. Wohl spricht eine Reihe von Indizien gegen den Verurteilten. Allein die Frage, ob Hau den verhängnisvollen Schuss abgegeben, ist heute noch ebenso dunkel wie ehedem. Und die Feststellung dieses Punktes ist doch das Wesentlichste. Der Volksfreund, Tageszeitung für das werktätige Volk Badens, 30. Juli 1907. Ferner ist mit dem Grundsatz der Waffengleichheit unvereinbar die Übermacht der Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt hat die freie Akteneinsicht zu jeder Zeit. Die Verteidigung ist daran durch § 147 gehindert. Der Verteidiger erfährt im Vorverfahren nicht, wo die Quellen der Belastung entspringen. Ihm ist ja nicht einmal der Zutritt in das Untersuchungsgefängnis und der Verkehr mit dem Beschuldigten immer gestattet. Der Fall Hau hat, neben der Sensation, zweifellos eine Reihe von Schäden unseres veralteten Strafverfahrens aufgedeckt. Epilog. Seine königliche Hoheit, der Großherzog, haben mit allerhöchster Staatsministerialentschließung vom 28. November 1907 gnädigst geruht, die gegen Karl Hau erkannte Todesstrafe gnadenweise in lebenslängliche Zuchthausstrafe umzuwandeln. Karl Hau verbringt 17 Jahre im Zuchthaus Bruchsal. Wiederaufnahmeanträge seines Falles, Gnadengesuche, werden abgelehnt. Hau beklebt Pappschachteln. Er polstert Matratzen und näht ab 1914 Militärmäntel. Sein Verteidiger bringt regelmäßig Lesestoff in die Haft. Goethe und Shakespeare, David Hume, Spinoza und Kant. Hau liest Plato auf Griechisch, übersetzt juristische Texte ins Englische und schreibt auf, was er vor Gericht erlebt hat. Dann schildert er Schikanen, Intrigen und Beamtenbestechung im Zuchthausalltag. Er beschreibt eine grässliche Hinrichtung im Morgengrauen mittels Fallbeil und erwähnt die entstellenden Gesichtsmasken, die die Häftlinge beim Hofgang tragen müssen, damit sie anonym bleiben. Immer wieder heißt es, Hau führe sich ordentlich. Im Jahr 1915 gewährt das Staatsministerium Strafnachlass. Hau soll nach 18 Jahren Haft im April 1925 aus dem Zuchthaus entlassen werden. 8 Monate vor diesem Termin, im August 1924, kommt ein Angebot. Strafaussetzung mit Bewährungsfrist. Hau könne sofort gehen. Bedingung? Ich soll erstens das Ansehen der hinterbliebenen Molitor nicht schädigen und zweitens darf ich die Begebenheit des Prozesses und der Haft nicht zum Gegenstand sensationeller Darstellung machen. Beides gilt für die Dauer von 6 Jahren bis 1930. Ist es ein Danaer Geschenk, was Sie mir da machen? Bezüglich des ersten Punktes denke ich, kein Wort zu verlieren. Aber was ist sensationell? Und wer entscheidet? Gut, also, die Wahrheit wird man doch noch sagen dürfen. Hau unterschreibt und verlässt noch im August 1924 das Bruchsaler Zuchthaus. Er ist entlassen auf Widerruf. Jetzt haben sie ihn in der Hand. Der Strafurlaub kann jederzeit widerrufen werden. Hau, in die Breite gegangen und fast kahl, reist nach Berlin, dann in die Mark Brandenburg und schreibt. Ullstein wird seine Bücher herausbringen. Sie heißen »Das Todesurteil« und »Lebenslänglich«. Im Herbst 1925 beginnt die Berliner Zeitung am Mittag mit dem Vorabdruck seiner Zuchthauserinnerungen. Auch ist von einem Film über den Fall Hau die Rede. Die badische Staatsanwaltschaft ist alarmiert, ja, entsetzt. Hau übt in aller Öffentlichkeit Justizkritik? Das ist mehr als sensationell. Der Justizminister. Karlsruhe, 4. November 1925. Das Staatsministerium hat unter dem 27. Oktober 1925 beschlossen, den Strafurlaub des Karl Hau zu widerrufen. Die Staatsanwaltschaft ist angewiesen, den Vollzug der Reststrafe alsbald einzuleiten. Der 44-jährige Karl Hau, 1,80 Meter groß, mit Stirn und Wirbelglatze, wird in Deutschland und in der Schweiz steckbrieflich gesucht. Hau, der ein neues Verfahren und eine abermals lange Haftstrafe fürchtet, flieht. Im Dezember 1925 mietet er sich in Rom unter falschem Namen ein, dann in Tivoli. Am 4. Februar 1926, einen Tag nach Haus 45. Geburtstag, finden Schäfer in den Ruinen des Palastes von Kaiser Hadrian bei Tivoli einen stöhnenden Mann. Bewusstlos. Ausweispapiere fehlen. Noch am gleichen Abend stirbt der Unbekannte im Krankenhaus. Tod durch Einnahme von Gift. Wien, 11. März 1926. Die römische Polizei hat die Fingerabdrücke eines unbekannten Selbstmörders, der am 4. Februar in Tivoli bei Rom aufgefunden wurde, an die Wiener Polizei geschickt. Im Erkennungsdienst der Wiener Polizeidirektion wurde die sensationelle Feststellung gemacht, dass der unbekannte Selbstmörder niemand anderes sei als der berüchtigte Rechtsanwalt Hau, der wegen Ermordung seiner Schwiegermutter, Frau Molitor, in Baden-Baden zum Tode verurteilt und später begnadigt wurde.